Ja, Dauerkrise, Arbeit. Von Arbeit und Arbeitslosigkeit ist ja bekanntlich überall die Rede. Politiker machen Versprechungen, Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Und bei Meinungsumfragen taucht Arbeit und Arbeitslosigkeit immer wieder als so ein zentrales Problem auf. Dass die Erhaltung des eigenen Lebens an Lohnarbeit gekoppelt ist, dass Lebenserhaltung im Kapitalismus nur das Nebenprodukt einer gelingenden Kapitalverwertung ist, das wird eigentlich nicht weiter in Frage gestellt. Das wird als ganz selbstverständlich hingenommen. Als Problem erscheint nicht der Kapitalismus, sondern es erscheint lediglich als Problem, dass der Kapitalismus zu wenig Arbeitsplätze anbietet, vielleicht auch ein paar zu schlecht bezahlte und schlechte Arbeitsplätze, aber das Hauptproblem scheint immer zu sein, es gibt zu wenige Arbeitsplätze. Dem Kapitalismus geht die Arbeit aus. Auf Seiten der reformistischen Linken wird dann häufig überlegt, was kann man machen, wie kann man dem Kapital vielleicht doch noch den einen oder anderen Arbeitsplatz entlocken. Und es werden mehr oder weniger illusionäre Vorschläge dazu vorgelegt. Auf der anderen Seite wird bei einem Teil der nicht-reformistischen Linken die Diagnose, dass dem Kapitalismus die Arbeit ausgeht, durchaus geteilt. Aber es wird, wie etwa bei der Gruppe Krisis, die ja hier auch schon vertreten war bei der Veranstaltungsreihe, es wird daraus die Folgerung gezogen, dass der Kapitalismus deshalb seinem Untergang, seinem Zusammenbruch entgegeneilen würde, weil ihm die Arbeit ausgehen würde. Ich halte nun beide Auffassungen, also sowohl diese reformistischen Alternativvorschläge wie auch eine solche Krisendiagnose oder Zusammenbruchsdiagnose, wie sie von der Gruppe Krisis präsentiert wird, gleichermaßen für illusionär. Und da mir freundlicherweise die Aufnahme von dem Vortrag von Norbert Tränkle von der Krisis, die er hier vor einigen Wochen gehalten hat, da mir diese Aufnahme zur Verfügung gestellt wurde, habe ich auch schon mitbekommen, dass damals bereits angekündigt worden ist, ich würde hier als Kritiker von Tränkle und der Krisis auftreten. Insofern habe ich meinen Vortrag in zwei Teile gegliedert. In dem ersten Teil werde ich mich kritisch mit dieser von Krisis vertretenen Auffassung, dass ein Zusammenbruch des Kapitalismus bevorsteht, weil ihm die Arbeit ausgeht, auseinandersetzen. Im zweiten Teil will ich dann meine Einschätzung skizzieren über die Entwicklung des Kapitalismus und was das, also die Entwicklung, so wie ich sie sehe, was das dann für Konsequenzen hat für Arbeiten oder auch Nichtarbeiten im Kapitalismus. Also zunächst mal zu Norbert Tränkle und der Krisisgruppe. So eine Zusammenbruchstheorie wird zwar am entschiedensten von der Gruppe Krisis vertreten, aber die Begeisterung, sich mit Krise zu beschäftigen, die Wichtigkeit von Krise, die findet man auch bei ganz anderen Gruppen. Also so die Vorstellung, man könne den Kapitalismus eigentlich nur kritisieren, wenn man nachweisen kann, die nächste Krise steht bevor. Die findet man auch bei anderen. Zum Beispiel gibt es in den englischsprachigen Ländern seit 2 Jahren eine ganz heftige Diskussion um das Buch von Robert Brenner, der eine Neuinterpretation der Nachkriegsgeschichte liefert und auch die These hat, dass eine große Weltwirtschaftskrise kurz bevorsteht oder eigentlich schon begonnen hat. Also insofern ist diese ganze Krisenproblematik durchaus noch ein bisschen weiter verbreitet als nur bei der Gruppe Krisis, auf die ich mich jetzt so beziehe. Warum ist es so wichtig nachzuweisen, dass der Kapitalismus in die Krise gerät oder sogar vor dem Zusammenbruch steht? Die Gruppe Krisis beispielsweise wirft ihren Kritikern vor, wer die Vorstellung eines bevorstehenden Zusammenbruchs kritisiert, der kapituliert vor dem Kapitalismus. Der Titel Kapitulation vom Kapitalismus, ist der Titel eines Aufsatzes, den Norbert Tränkle im Jahr 2000 in der Konkret veröffentlicht hat. Und da ist dann unter anderem davon die Rede, es seien psychische Abwehrreaktionen, also die Linke, die jetzt die Gruppe Krisis kritisiert, könne das nicht sozusagen psychisch aushalten, diese Krisendiagnose zu teilen. Bei solchen Argumenten wird es natürlich deutlich, dass es auch bei der Gruppe Krisis mit ihrer Krisentheorie noch um mehr geht, als nur um die Einschätzung, wie entwickelt sich der Kapitalismus in den nächsten Jahren weiter. Anscheinend herrscht dort die Vorstellung, die Kritik am Kapitalismus oder auch die Hoffnung, ihn irgendwann mal zu überwinden, ist nur dann realitätshaltig, wenn man dem Kapitalismus eine Tendenz zum Zusammenbruch nachweisen kann oder zumindest eine Tendenz dazu, dass die nächste Krise unmittelbar bevorsteht. Demgegenüber halte ich daran fest, dass man den Kapitalismus kritisieren kann, ganz unabhängig davon, ob nun die nächste Krise bevorsteht oder ob man sogar die Vorstellung hat eines Zusammenbruchs. Wie stabil oder instabil der Kapitalismus ist, davon kann Kapitalismuskritik nicht abhängen. Es gibt eine Menge guter Gründe, gegen den Kapitalismus zu sein und an seiner Abschaffung interessiert zu sein, auch wenn der Kapitalismus ganz normal funktioniert. Das also zunächst mal vorausgeschickt, um deutlich zu machen, eine Kritik von solchen Zusammenbruchsvorstellungen hat nun überhaupt nichts mit einer Apologie, einer Verteidigung des Kapitalismus zu tun, wie das von Krisis ihren Kritikern häufig unterstellt wird. Allerdings finden sich auch bereits bei der Gruppe Krisis so manche Abstriche von ihrer ursprünglichen Vision eines schnellen Zusammenbruchs des Kapitalismus. Anfang der 90er Jahre, als sie ihre Zusammenbruchsthese zum ersten Mal präsentiert haben, da hörte sich das ja so an, dass auf den Zusammenbruch des sowjetischen Systems, das sie als ein warenproduzierendes System aufgefasst haben, dass darauf sehr schnell der Zusammenbruch des Kapitalismus folgen würde. Und noch im Jahr 1997 beim Ausbruch der Asienkrise hat Robert Kurz diese Asienkrise, also die Währungskrise in Ostasien, angesehen als den Anfang vom endgültigen Zusammenbruch des weltweiten Finanzsystems und damit auch des Zusammenbruchs des kapitalistischen Systems insgesamt. Inzwischen hört sich das alles etwas anders an. Norbert Tränkle, als er hier war, hat erklärt, dass der Kapitalismus sich eigentlich schon seit 30 Jahren in einer Krise befindet und dass sich diese Krise und sein Niedergang auch noch einige Jahrzehnte hinziehen wird. Also die Perspektive scheint inzwischen eher zu sein, Krise und Zusammenbruch in Permanenz, so wenn man es in Jahreszahlen fasst, seit 1975 und wahrscheinlich dann bis weit ins 21. Jahrhundert hinein. Wenn man nun einen Krisenbegriff dermaßen ausdehnt, dann stellt sich allerdings die Frage, was sagt dieser Krisenbegriff denn noch aus? Also eine Krise, die 5, 6 Jahrzehnte dauert, das verliert meiner Meinung nach ihre Spezifik. Dann kann man mit einem solchen Krisenbegriff, glaube ich, nicht mehr viel anfangen. Was ich nun aber versuchen will, deutlich zu machen, wo kommt eigentlich dieser grundlegende Gedanke her, der für die Gruppe Krisis grundlegende Gedanke, dass das Kapitalverhältnis, dass das kapitalistische System kurz vor einem Zusammenbruch steht. Meiner Meinung nach gibt es einen sehr grundlegenden, begrifflichen, kategorialen Fehler in der Kapitalismusanalyse der Gruppe Krisis. Es wird dort nämlich ausgegangen von einem logischen Selbstwiderspruch des Kapitals oder wie das Tränkle neulich genannt hat, von einem Grundwiderspruch des Kapitals, der in Folgendem bestehen soll. Kapital bedeutet Verwertung. Verwertung ist ein maßloser, grenzenloser Prozess. Es gibt kein Punkt, wenn der einmal erreicht wäre, wo sozusagen die Verwertung ihr Ende finden würde. Und nun folgert, und das ist auch soweit richtig, und nun folgert die Krise, weil Verwertung auf der Vernutzung von Arbeitskraft beruht, müsste Verwertung als grenzenloser Prozess zu einer unendlichen Ausdehnung der angewandten Arbeitskraft führen. Dem widerspricht aber eine zweite Sache, nämlich die Konkurrenz, die die einzelnen Kapitalisten und Unternehmen dazu zwingt, immer billiger zu produzieren, das heißt ihre Güter mit immer weniger Arbeit herzustellen. Und darin wird dieser grundlegende Widerspruch gesehen, also ein System, das einerseits darauf beruht, Arbeit und die Vernutzung von Arbeitskraft unendlich auszudehnen und auf der anderen Seite eine Tendenz hat, Arbeit, Vernutzung von Arbeitskraft einzuschränken. Die frühere Lösung dieses Widerspruchs habe, so Krisis, darin bestanden, dass die Produktion immer weiter ausgedehnt worden sei. Dieser Ausweg sei heute aber nicht mehr möglich, die Kaufkraft sei nicht mehr da, es könne nicht mehr so viel konsumiert werden. Also warum das nicht mehr möglich sei, scheint mir nicht so genau rüberzukommen bei der Krise. Aber es wird jedenfalls sehr stark betont, dass das nicht mehr möglich sei. Und deshalb steuere der Kapitalismus auf seinen Untergang zu, seine Arbeitsbasis und damit seine Wertbasis, die verringere sich immer mehr. An diesen sehr kurz zusammengefassten Überlegungen, also wenn ihr das nachlest in den Veröffentlichungen der Krise, da kommt es schon nochmal ein bisschen ausführlicher rüber natürlich. An diesen kurz zusammengefassten Überlegungen scheint mir allerdings so ziemlich alles falsch zu sein, und zwar nicht nur empirisch vom beobachtbaren Ergebnis her, sondern bereits begrifflich, also wie bestimmte Kategorien, wie bestimmte Begriffe da verwendet werden. Verwertung, kapitalistische Verwertung, heißt nämlich nicht, dass durch möglichst viel Arbeit möglichst viel Wert produziert wird. Solche Aussagen findet man fast wörtlich etwa in dem Manifest gegen die Arbeit, wo von einer Arbeitsvergötzung im Kapitalismus die Rede ist. Verwertung im Kapitalismus bedeutet dagegen Aneignung von Mehrarbeit, von unbezahlter Mehrarbeit, Aneignung von Mehrwert, von Profit. Und das Maß für die Verwertung ist nicht, wie viel Arbeit wird absolut eingesetzt, sondern das Maß der Verwertung ist die Profitrate, also das Verhältnis von Mehrwert zu vorgeschossenem Gesamtkapital. Das heißt, für die Verwertung eines Kapitals ist es zunächst mal uninteressant, ob dieses Kapital 100 Arbeitskräfte oder lediglich 80 Arbeitskräfte beschäftigt. Interessant ist, welcher Mehrwert, welcher Profit wird mit den eingesetzten Arbeitskräften produziert und welches ist das Verhältnis von produziertem Profit zu vorgeschossenem Kapital, das notwendig ist, um die Arbeitskräfte zu bezahlen, die Rohstoffe, die Maschinen. Und wenn nun mit 80 Arbeitskräften eine höhere Profitrate erzielt wird als mit 100 Arbeitskräften, dann ist das für das Kapital wunderbar. Da gibt es keinen logischen Selbstwiderspruch und auch ansonsten kein Problem. Dem Kapital geht es um Mehrarbeit und nicht um den absoluten Arbeitsumfang. Insofern scheint mir also bereits in einem sehr grundlegenden Begriff, den die Gruppe Krisis verwendet, ein kategorialer Fehler vorzuliegen. Wenn nun der Norbert Tränkle hier sitzen würde, dann würde er da natürlich einen Einwand geltend machen. Und der würde ungefähr so lauten, dass er sagt, okay, das mit der Profitrate, das mag zwar für das Einzelkapital richtig sein. Und das Einzelkapital Das mag eine höhere Profitrate erzielen, wenn es statt 100 Arbeitskräften nur 80 beschäftigt. Das ist ja auch der normale Vorgang einer kapitalistischen Rationalisierung, tagtäglich zu beobachten. Aber, würde dann wahrscheinlich Drenkle sagen, es geht ja nicht nur ums Einzelkapital, sondern es geht um das Gesamtkapital. Die gesamtgesellschaftliche Wertbasis würde abschmelzen. Das ist so ein beliebter Terminus der Gruppe Krisis. Was damit wahrscheinlich gemeint ist, ist Folgendes, dass zwar einige Kapitale profitabler werden, dass aber andere Kapitale bankrott gehen, sodass gesamtgesellschaftlich weniger Arbeit angewandt wird als vorher. Bei dieser Konstruktion müsste zunächst mal gezeigt werden, dass die faktische Behauptung, also die Behauptung, dass tatsächlich gesamtgesellschaftlich weniger Arbeit angewandt wird, dass das tatsächlich so ist. Die Krise versucht diesen Nachweis zu führen mit ihrem Begriff der produktiven bzw. unproduktiven Arbeit. Also interessant für das Kapital ist, da würde auch Drenkle und die Krise zustimmen, ist ja nicht Arbeit als solche, sondern nur produktive Arbeit und produktive Arbeit in einem kapitalistischen Sinne, also Arbeit, die Mehrwert und Profit produziert. Nun hat die Krise einen Begriff von unproduktiver Arbeit, der sehr, sehr weit ausgedehnt ist. Übrig bleiben dann natürlich nur sehr wenige Arbeitsfelder, die noch produktiv sind. Und damit wird dann begründet, na, Leute, schaut her, die Basis produktiver Arbeit, die Wertbasis nimmt ab. Wie ich auf der CD, die ich von der letzten Veranstaltung bekommen habe, hören konnte, gab es dann allerdings auch bei Drenkle Probleme, genau zu erklären, warum so viele Tätigkeiten, die fürs Kapital und für kapitalistische Verwertung notwendig sind, doch hier plötzlich unproduktiv sein sollten. Ich werde weiter unten da nochmal drauf eingehen, was es mit diesen ganzen Arbeiten, die die Gruppe Krisis als produktive Arbeit ausschließt, auf sich hat. Aber nehmen wir ruhig mal für den Moment an, es wäre so, wie Krisis behauptet, dass also gesamtgesellschaftlich gesehen die Zahl der produktiven Arbeitskräfte abnimmt, dass die Wertbasis, wie das immer genannt wird, abschmilzt. Krisis behauptet nun einfach, damit sei die Grundlage kapitalistischer Verwertung in Frage gestellt. Nur ist das wirklich so. Wenn die einzelnen Kapitale profitabler werden, die Gesamtanzahl der Arbeitskräfte in einer Gesellschaft oder meinetwegen auch nur die Zahl der produktiven Arbeitskräfte abnimmt, dann heißt es, dass wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit steigt, dass die Sozialkassen Probleme kriegen, Arbeitslosenhilfe zu bezahlen, dass das Einkommen sinkt, dass es zu Verelendungsprozessen kommt. Für viele davon betroffenen Menschen sind diese Prozesse nun tatsächlich krisenhaft und destruktiv. Aber das sind sie nicht fürs Kapital. Zweck des Kapitals ist Verwertung und solange dieser Zweck erreicht wird, ist für das Kapital die Welt in Ordnung, egal was da an außen herum noch in Brüche geht. Dass diese gesellschaftliche Krise, die da vielleicht entsteht, mit einer Krise des Kapitals in eins fällt, auf diese Idee kann man nur kommen, wenn man dem Kapital Zwecke unterlegt, die es nicht hat. Und mir scheint, dass die Krise das auch tut. So kann man beispielsweise in dem Schwarzbuch von Robert Kurz lesen, dass angesichts weltweiter Massenarmut und Massenarbeitslosigkeit, Zitat, das globale kapitalistische System vollkommen versagt hat. Kann man nachlesen, Seite 699 und an anderen Stellen Ähnliches. Versagen kann man aber nur angesichts eines Zieles, das man hat. Also wenn man die Behauptung aufstellt, das kapitalistische System versagt angesichts von Arbeitslosigkeit und Armut, dann muss man unterstellen, dass das Kapital dazu da ist, Arbeitslosigkeit und Armut zu beseitigen. Das wollen uns zwar bürgerliche Politiker gerne weismachen, die von einer sozialen Marktwirtschaft reden, die nur dazu da ist, unsere Konsumwünsche zu befriedigen und uns angenehme Arbeitsplätze zu verschaffen. Für einen Kapitalismuskritiker ist es allerdings eine etwas merkwürdige Aussage. Mir scheint also, dass zu einer falschen Vorstellung von Verwertung, also diese Vorstellung, die ich oben kritisiert habe, wo verwechselt wird Aneignung von Mehrarbeit und Aneignung von Arbeit, dass also zu einer falschen Vorstellung von Verwertung kommt jetzt auch noch hinzu eine Verwechslung der Krise des Kapitals mit einer gesellschaftlichen Krise beziehungsweise mit gesellschaftlichen Destruktionsprozessen, die vom Kapital ausgehen. Solche Destruktionsprozesse finden statt, aber das bedeutet nicht, dass das Kapital deshalb in die Krise kommt oder gar auf seinen Zusammenbruch hin sich entwickelt, sondern diese Destruktionsprozesse gehören zur Normalität kapitalistischer Produktion und Reproduktion. Und gerade weil sie zu seiner Normalität gehören und nicht ein Ausnahmezustand sind, sind sie auch ein gutes Argument für die Beseitigung des Kapitalismus. Wie kommt nun die Krise zu einer doch dieser zu einer solchen Kapitalismusauffassung und auch zu einer solchen, wie ich finde, Verwechslung einer Krise des Kapitals mit den gesellschaftlichen Destruktionsprozessen, die vom Kapital ausgehen, also zu der Auffassung, wenn das Kapital gesellschaftlich destruktiv wirkt, und das wirkt es ohne Zweifel, dass dann der Untergang des Kapitalismus bevorsteht. Mir scheint, es wird hier argumentiert vor einer bestimmten historischen Folie, nämlich dem sogenannten Golden Age des Fordismus. Als Fordismus oder unter dem Etikett Fordismus fasst man die Entwicklung des Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa und Nordamerika. Da gab es eine Phase ungefähr so von 1955 bis 1975, wo in den kapitalistischen Zentren, nicht etwa im kapitalistischen Weltsystem, aber in den kapitalistischen Zentren, es eine bis dahin unbekannte Prosperitätsphase gab. Es herrschte nahezu Vollbeschäftigung, steigende Reallöhne und es gab einen Ausbau sozialstaatlicher Sicherungssysteme. Dies alles schien damals eine neue Normalität des entwickelten Kapitalismus zu sein. Also der Kapitalismus schien sich von Krisen, von Verelendungsprozessen verabschiedet zu haben. Alles, was der Marx in so einer Richtung geschrieben hat, schien als historisch widerlegt. Also man muss ja nur aus dem Fenster schauen, um zu sehen, wie falsch doch die marxische Kapitalismusanalyse sei. Dieser Zustand ist lange vorbei, seit der Weltwirtschaftskrise 1974-75, der Krise des Fordismus, wie das in der Literatur bezeichnet ist. Aber diese scheinbar neue Normalität war doch für so ein oder zwei Generationen von Menschen, die in diesen Zentren lebten, sehr prägend in ihren politischen Auffassungen. Als Referenzpunkt taucht nämlich dieses Golden Age sowohl bei der reformistischen Mehrheit der Gewerkschaften auf, die sich nichts mehr wünscht, als in dieses Vollzeit-Normalarbeitsverhältnis, das für den Fordismus charakteristisch war, zurückzukehren. Also ein gesichertes, mit Arbeitsvertrag gesichertes Arbeitsverhältnis, ganztägig, mit Anspruch auf Krankengeld und Rente. Als Referenz taucht dieses Golden Age des Fordismus auch bei den Globalisierungskritikern auf, etwa bei Gruppen wie Attac, die dem gegenwärtigen entfesselten Kapitalismus einen regulierten Kapitalismus gegenüberstellen, der dann also wesentlich sozialer und humaner sein soll. Also auch da schwirrt so eine Vorstellung herum, dass das, was in den 60er und frühen 70er Jahren in Westeuropa und Nordamerika existierte, doch eigentlich der normale Kapitalismus sein sollte. Und, das ist meine These, als Referenzpunkt dient dieses Golden Age auch für die Gruppe Krisis. Die gegenwärtige Phase kann nur deshalb als ein Niedergang erfasst werden oder sogar als Zusammenbruch des Kapitalismus, weil die fordistischen Verhältnisse mehr oder weniger als Normalverhältnisse angesehen werden und, da würde ich mit der Krisis völlig übereinstimmen, diese fordistischen Verhältnisse, die sind nicht mehr wiederherzustellen. Also dieses Golden Age mit steigenden Reallöhnen, einem Ausbau des Sozialstaats etc., das wird es, oder gar Vollbeschäftigung, das wird es auf absehbare Zeit sicher nicht mehr geben. Aber das heißt noch lange nicht, dass es deswegen den Kapitalismus nicht mehr gibt. Wir erleben das Ende einer ganz bestimmten Phase kapitalistischer Entwicklung, und zwar einer historischen Ausnahmephase. Aber wir erleben nicht das Ende des Kapitalismus, und in gewisser Weise scheint mir die Krise zu verwechseln, das Ende einer bestimmten Phase des Kapitalismus mit einem Ende des Kapitalismus schlechthin. Gut, so viel zunächst mal zur Kritik an der Zusammenbruchsvorstellung der Gruppe Krisis. Ich möchte nun als Alternative dazu eine etwas andere Auffassung kapitalistischer Entwicklung präsentieren, die zwar auch etwas mit Krise zu tun hat und erst recht was mit Verelendung, aber nichts mit Zusammenbruch. Mir scheint nämlich eher, dass die Phase, die wir jetzt gerade erleben, die so in den 90er Jahren angefangen hat, dass die nicht etwa eine Endphase des Kapitalverhältnisses charakterisiert, sondern eher die endgültige Durchsetzung des Kapitalverhältnisses anzeigt, und zwar des Kapitalverhältnisses, das sich durchaus mit den Kategorien erfassen lässt, die Marx zur Analyse benutzt hat. Marx hat ja bekanntlich nicht eine bestimmte Phase des Kapitalismus analysieren wollen oder eine bestimmte historische Entwicklung. Das ist eine Auffassung, die ist lange Zeit im Rahmen des Marxismus-Leninismus vertreten worden, also wo Marx für den Konkurrenzkapitalismus des 19. Jahrhunderts zuständig gewesen sei und Lenin für den Monopolkapitalismus des 20. Jahrhunderts. Eine solche Interpretation widerspricht zumindest dem Selbstverständnis von Marx fundamental. Sein Anspruch war vielmehr, wie er das genannt hat, eine Analyse der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt. Also nicht eine bestimmte historische Phase soll analysiert werden, sondern das, was den Kapitalismus zum Kapitalismus macht. Und in dieser Analyse war Marx seiner Zeit stellenweise weit voraus. Das heißt, er hat einen Kapitalismus analysiert im 19. Jahrhundert, der sich in diesem 19. Jahrhundert noch gar nicht in dem Maße entfaltet hatte, wie er das zumindest in seiner Analyse dargelegt hat. Ich will das nur an zwei Beispielen deutlich machen. Das eine Beispiel ist die sogenannte Produktion des relativen Mehrwerts. Das ist eine kurz skizziert der Gedanke, die Mehrwertrate, die Ausbeutungsrate im Kapitalismus wird dadurch gesteigert, dass sich die Reproduktion der Arbeitskraft verbilligt, indem die von den Arbeitskräften konsumierten Güter dass die durch Produktivkraftsteigerungen immer billiger werden. Das bezeichnet Marx als Produktion relativen Mehrwerts. Und das ist ein Prozess, der für die Dynamik des Kapitals aus seiner Sicht fundamental ist. Ein solcher Prozess ist aber erst dann möglich, wenn die Arbeitskräfte in ihrer Reproduktion tatsächlich massenhaft kapitalistisch produzierte Güter konsumieren. Solange sie Güter konsumieren, die nicht kapitalistisch produziert worden sind, ja, da kann durch kapitalistische Produktivkraftsteigerung auch keine Verbilligung eintreten. Dieser Zustand, dass die Reproduktion der Arbeiter und Arbeiterinnen selber nochmal kapitalistisch vermittelt ist, der hat in großem Umfang aber erst im 20. Jahrhundert eingesetzt. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen, was man als Fordismus bezeichnet. Das heißt also, diese relative Mehrwertproduktion ist praktisch wahr erst im 20. Jahrhundert geworden. Ähnlich sieht es auch aus mit der Steuerung kapitalistischer Produktion durch die Finanzmärkte. Auch das ist ein Punkt, den Marx unvollständig nur analysiert hat im dritten Band des Kapitals. Praktisch wahr geworden ist diese Steuerung im Grunde genommen erst in dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts mit der Internationalisierung der Finanzmärkte. An diesem Punkt, Finanzmärkte, wird im Übrigen auch ein anderes Defizit der Analyse von Krisis deutlich. Es wird ja sehr stark gegeneinander gestellt, auf der einen Seite Produktion, die auf einen Zusammenbruch zustrebt, und Spekulation, die durch eine Art von Simulation, durch Spekulationsblasen, die Produktion noch am Laufen halten würde. Ein solches Auseinanderreißen findet man nicht nur bei Krisis, das findet man auch bei Links-Keynesianern, die von der Krisis dann kritisiert werden, nur mit anderem Vorzeichen, während die Krisis behauptet, die Spekulation hält die zusammenbrechende Produktion noch am Laufen, versuchen die Links-Keynesianer zu begründen, dass die Spekulation die eigentlich gesunde Produktion hemmt. Aber beiden gemeinsam ist das Auseinanderreißen, und dem gegenüber steht eigentlich die marxische Analyse, die aufzeigt, dass kapitalistische Produktion ohne Finanzmärkte, ohne Kredit, ohne Spekulation nie stattfinden kann. Also die Idee, die bei der Krise durchschimmert, die Ausdehnung von Kreditverhältnissen trage in sich bereits ein krisenhaftes, zerstörerisches Element in sich, die ist meiner Meinung nach grundfalsch. Keine kapitalistische Produktion ohne Kredit, keine Ausdehnung der kapitalistischen Produktion ohne Kredit würde ich dieser These entgegenstellen. Und das findet im Moment gerade auf einer weltweiten, auf einer globalen Ebene statt. Also insofern auch hier erreicht der Kapitalismus eigentlich erst den Zustand, den der Marx in seiner Analyse im Grunde genommen vorausgesetzt hat. Was sich im Moment herausbildet, würde ich deshalb bezeichnen als einen globalen Konkurrenzkapitalismus. Diesen globalen Konkurrenzkapitalismus, den kann man nun nach verschiedenen Seiten hin analysieren. Was ich jetzt in einem letzten Teil meines Vortrags machen will, ist, ich will einige Aspekte hinsichtlich der Arbeit und der Arbeitsverhältnisse in diesem globalen Konkurrenzkapitalismus mir anschauen. Sehr grob lassen sich hier zwei verschiedene Tendenzen unterscheiden. Auf der einen Seite kommt es zu einer zunehmenden Prekarisierung und Informalisierung von Arbeitsverhältnissen. Also dieses Normalarbeitsverhältnis, 8 Stunden Arbeit pro Tag, geregelter Jahresurlaub, geregelte Kündigungsfristen, soziale, rechtliche und sonstige Absicherung, all das löst sich sukzessive auf. Wir haben sehr unsichere Arbeitsverhältnisse, Ausdehnung von Schattenwirtschaft, Sweatshops und ähnliches, Verhältnisse, wie man lange Zeit dachte, dass sie eigentlich nur für die sogenannte Dritte Welt typisch seien oder für vorkapitalistische Verhältnisse, die dehnen sich zunehmend aus, auch in der Ersten Welt. Das sind nun solche Arbeitsverhältnisse, die bei dem letzten Vortrag von Tränkle häufig als unproduktive Dienstleistungen gefasst worden sind, die sozusagen aus dem kapitalistischen Verwertungszusammenhang herausfallen würden. Das scheint mir nun auch wiederum die reale Entwicklung auf den Kopf zu stellen. Im Gegenteil, das ist Bestandteil, ein zentraler Bestandteil der neuen Formen, wie sich das Kapitalverhältnis durchsetzt. Die Straßenhändlerin in irgendwelchen lateinamerikanischen Elendsvierteln, die auch der Tränkle in seinem Vortrag erwähnt hat, die steht keineswegs außerhalb kapitalistischer Verwertungszusammenhänge. Wenn diese Straßenhändlerin mit ein paar Dosen Cola oder ein paar Schachteln Marlboro durch die Straßen läuft oder an irgendeiner Ecke sitzt und sie verkauft, dann gehört sie zum Verwertungszusammenhang der größten multinationalen Konzerne. Diese Konzerne wissen nichts von dieser Frau, die haben sie nie gesehen, aber trotzdem zur Verwertung ihrer Produkte, also das Cola und die Marlboro, auch noch den letzten Winkel im letzten Elendsviertel erreichen, dafür ist diese Straßenhändlerin notwendig. Insofern steht ihre Arbeitsverausgabung, ihre Arbeitskraft, steht im Verwertungszusammenhang der größten multinationalen Konzerne. Was Tränkle mit seinen unproduktiven Dienstleistungen dem Kapitalverhältnis gegenüberstellt, also hier sozusagen das Kapitalverhältnis, das eine immer kleinere Basis hat, da dieser Riesenwust von unproduktiven Dienstleistungen, das fällt überhaupt nicht so auseinander, sondern das zeigt eine globale Umstrukturierung des Kapitalverhältnisses ab, das nämlich sich von diesen klassischen Normalarbeitsverhältnissen nicht vollständig, aber zu einem großen Teil verabschiedet und hingeht zu solchen informellen, prekären Arbeitsverhältnissen. Produktive Arbeit, um das vielleicht auch mal einzuschieben, also wo Tränkle ja gewisse Probleme hatte, das zu charakterisieren, ist zumindest, wenn man von marxischen Kategorien ausgeht, eine relativ einfache Angelegenheit. Produktive Arbeit ist Arbeit, die in einer Form verausgabt wird, die Mehrwert produzierend ist. Also wenn ich beispielsweise etwas für mich selber produziere oder für meine Freunde, denen irgendwie ein Essen bereite, dann ist das in kapitalistischem Sinne unproduktive Arbeit. Wenn ich hingegen dasselbe Essen zubereite in einem kapitalistisch geführten Restaurant und dieses Essen wird verkauft, durch den Verkaufserlös kann der Restaurantbesitzer meine Arbeitskraft bezahlen, die Zutaten des Essens und noch einen Gewinn übrig behalten, dann ist das in kapitalistischem Sinne produktive Arbeit. Das heißt also, der Unterschied produktive oder unproduktive Arbeit hat überhaupt nichts damit zu tun, welchen Inhalt die Arbeit hat. Das kann eine Dienstleistung sein, wie Haare schneiden, wie Theater spielen, das kann eine Produktionstätigkeit sein, wie ein Auto zu produzieren, das kann alles mögliche andere sein. Die Frage oder die Antwort auf die Frage, handelt es sich um eine in kapitalistischem Sinne produktive Arbeit oder nicht, entscheidet sich nach der Form der Arbeitsverausgabung, nach der gesellschaftlichen Form der Arbeitsverausgabung, ist diese Arbeitsverausgabung Bestandteil eines kapitalistischen Verwertungsprozesses oder ist sie das nicht? Und da gehört eine ganze Menge von dem, was die Krise als unproduktive Dienstleistung ausschließt, gehört da mitten rein in den kapitalistischen Verwertungsprozess. Also das ist die Die eine Tendenz, die sich bei diesem globalen Konkurrenzkapitalismus abzeichnet, Auflösung dieser sogenannten Normalarbeitsverhältnisse, Prekarisierung, Informalisierung, Sweatshops und so weiter. Die zweite Tendenz, die bezieht sich auf die noch existierenden, funktionierenden Kerne von klassischer Beschäftigung. Also denken wir mal an die Großkonzerne, wo es auch noch diese Normalarbeitsverhältnisse gibt. Die sind keineswegs nur so marginal, wie sich das zuweilen anhört. Dort gibt es auch entscheidende Veränderungen. Und zwar werden dort die Arbeitskräfte zunehmend selbst für ihre eigene Ausbeutung verantwortlich gemacht. Outsourcing, Scheinselbstständigkeit und die Entwicklung des sogenannten Arbeitskraftunternehmers sind da die hervorstechendsten Merkmale. Es ist also nicht mehr so wie im klassischen Industriekapitalismus, dass es nur also auf der einen Seite ein Management gibt, das klar sagt, das und jenes soll produziert werden unter den und den Bedingungen. Die Arbeitskräfte müssen ran, müssen das produzieren und es gibt dann solche Kontrollprobleme. Also wie kriegt man die Leute zum Arbeiten und sozusagen dazu, dass sie nicht zu viel von ihrer Arbeitszeit für sich selber abzweigen, sondern durch neue Produktionsverfahren, durch neue Formen von Arbeitsorganisation wird die Verantwortung für eine erfolgreiche Verwertung der Arbeit an die Arbeitenden selber übertragen. Das kann darin bestehen, dass ganze Bereiche outgesourced werden. Das heißt, man sagt einer Entwicklungsabteilung beispielsweise, liebe Leute, gründet doch eine eigene Firma. Ihr dürft hier zwar in unseren Büros mit unseren Computern und Maschinen weiterarbeiten, aber ihr bekommt jetzt keinen Lohn mehr, sondern ihr bekommt Aufträge und die Aufträge werden dann mit einem bestimmten Auftragsentgelt abgerechnet. Und ihr könnt so viel oder so wenig arbeiten, wie ihr wollt, wann ihr wollt, wo ihr wollt, wie ihr wollt, ist alles wunderbar. Das hat natürlich für die Firma, die jetzt so etwas outsourced, den Vorteil, um Krankenstand, Arbeitszufriedenheit, Urlaub und so weiter, braucht die sich nicht mehr zu kümmern. Die vergibt einen Auftrag und wenn der nicht rechtzeitig erfüllt wird, gibt es kein Geld oder eventuell sogar Konventionalstrafe. Das kann auch passieren, ohne dass es zu so einem formellen Outsourcing kommt. Bei VW beispielsweise gibt es sogenannte Kompetenzzentren. Das heißt also, viele Betriebe sind in relativ selbstständige Einheiten aufgeteilt worden, die zwar formell alles noch Beschäftigte von VW sind, die aber sowohl innerbetrieblich als auch mit außerbetrieblichen Anbietern um VW-Aufträge konkurrieren müssen. Und wenn die es nicht schaffen, Angebote zu präsentieren, die billig genug sind, dann wird irgendwann die Abteilung dicht gemacht. Also es gibt generell eine Tendenz, die Arbeitenden selber dafür in Anspruch zu nehmen, dass sie sich um eine ordentliche Ausbeutung kümmern. Kombiniert wird diese innerbetriebliche Tendenz mit einer gesellschaftlichen Tendenz zur Privatisierung von Leistungen, die früher kollektiv erbracht wurden, von Sicherungsleistungen, die früher kollektiv erbracht worden sind. Beispielsweise Privatisierung der Krankenversicherung oder was im Moment gerade abläuft, Privatisierung der Rentenversicherung, vor allem auch im Hinblick auf Rentenzahlungen durch Aktienfonds. Das bedeutet nicht nur, dass die einzelnen Beschäftigten sich jetzt selber drum kümmern müssen, in welchen Rentenfonds investiere ich denn meine Ersparnisse, sondern sie werden alle zu mehr oder weniger kleinen Aktionären, wie das in den USA schon lange der Fall ist, und kümmern sich jetzt auch sozusagen zu Hause nach der Arbeit als Aktionär vom Standpunkt eines Unternehmers um die Wirtschaft. Und vom Standpunkt eines Unternehmers, vom Standpunkt eines Aktionärs, ist es natürlich sinnvoll, zu rationalisieren und die Löhne zu senken. Es findet also insgesamt eine Vermarktwirtschaftlichung statt, also alles, was es noch vielleicht an Gruppen gegeben hat, die sich in Produktionsprozessen zusammenfinden, die auch kollektiv Widerstand leisten können, das wird zunehmend aufgelöst, also es findet eine Individualisierung statt und die Individuen konkurrieren auf Märkten, auf innerbetrieblichen Märkten, genauso wie auf gesellschaftlichen Märkten. Diese beiden Tendenzen, also Prekarisierung, Informalisierung auf der einen Seite, Vermarktwirtschaftlichung, Verselbstständigung der Einzelnen auf der anderen Seite, die können sich durchaus überlappen, die sind nicht so völlig getrennt voneinander, insbesondere in den Bereichen, die man bezeichnet als immaterielle Arbeit, zeigen sich solche Überlappungstendenzen. Und da gibt es dann auch durchaus die These etwa von Toni Negri und anderen, dass sich in diesen Bereichen immaterieller Arbeit, wo die Arbeitenden zu konzeptionellen, planenden und auch kooperativen Tätigkeiten angehalten sind, dass sich dort eine ganze Menge von Fähigkeiten entwickeln, die für emanzipatorische Projekte nutzbar sind, ja, wo sozusagen der Kommunismus so praktisch schon auf der Straße liegt. Eigentlich ist er schon da, wir wissen es bloß noch nicht. Gegen eine solche sehr optimistische Einschätzung würde ich erstmal setzen, dass sich da gar nicht viel Emanzipatorisches entwickelt, sondern dass wir eher einen Prozess erleben, wie es dem Kapital gelingt, nicht nur spezifische Kompetenzen der Arbeitskräfte auszuschöpfen. Das hat das Kapital immer schon gemacht. Es hat immer schon spezifische Qualifikationen und Kompetenzen der Arbeitskräfte für seinen Verwertungsprozess benutzt. Sondern es wird jetzt eine allgemeine Kompetenz oder die allgemeine Motivation der Arbeitskräfte eingesetzt. Es ist nämlich aufgeschlossenen Unternehmern durchaus klar, dass Lohn allein für eine gut motivierte Arbeitskraft nicht ausreicht oder dass, sagen wir mal, Lohn allein nicht alles an motivationalen Reserven herauslocken kann, was in den Arbeitskräften drinsteckt, sondern dass man diese Motivation durchaus über die Inhalte der Arbeit, über eine bestimmte Selbstbestimmung der Arbeit aus den Arbeitskräften herausziehen kann. Ihr wisst ja selber alle, sofern ihr in linken Projekten arbeitet, die wenig Geld haben, die entscheidende Ressource ist Motivation, die einen zur Selbstausbeutung antreibt. Man arbeitet ziemlich lange, ohne irgendwie zumindest finanziell viel dafür zu bekommen. Und warum tut man das? Weil einem etwas an der Sache liegt. Und das funktioniert sozusagen am besten. Das haben auch findige Manager mitgekriegt. Also beispielsweise, ich habe jetzt das Zitat nicht griffbereit, ein Daimler-Chrysler-Manager hat bei einer Konferenz in Berlin gesagt, darum geht es genau. Man muss entwickeln den Spaß an der Arbeit. Arbeit muss eine coole Sache werden, mit der sich die Leute identifizieren. Dann wird sozusagen so gearbeitet, wie man sich das als kapitalistisches Unternehmen vorstellt. Die Ausbeutung der Arbeitskraft soll also nicht nur, das wäre die Tendenz, von den Arbeitenden selber organisiert werden. Die sind nicht nur selber dafür verantwortlich für ihre Ausbeutung, sondern sie sollen das auch noch lustvoll machen und mit dieser Lust das Letzte aus sich herausholen, was herauszuholen ist. Und es scheint, da gibt es einige Beispiele dafür, es scheint auch ganz gut zu funktionieren. So viel erstmal zu einer Situationsbeschreibung. Was diese Tendenzen, die ich jetzt ganz kurz versucht habe zu charakterisieren, dieses globalen Konkurrenzkapitalismus bezüglich der Arbeit für eine künftige Politik einer radikalen Linken bedeutet, welche Eingriffsmöglichkeiten und wahrscheinlich auch welche Hindernisse sich dem gegenüberstellen, also gerade diese Vermarktwirtschaftlichung hat ja auch eine Menge von psychischen Auswirkungen, hat eine Menge von Auswirkungen auf das, was überhaupt noch so als Politik erfasst wird. Das, glaube ich, lässt sich noch nicht absehen. Das ist sicher ein Teil, über den es sich lohnt, auch eine Diskussion zu führen. Das Einzige, was man wohl sagen kann, einfacher in Zukunft wird es für uns durch diese ganzen Prozesse sicher nicht werden. Danke für eure Aufmerksamkeit.